zum wilden Tier. Gib mir aus dem Welt das Rabentier. Hass beherrscht zur Zeit mein Leben. Für Rache würde ich alles geben. Hass beherrscht zur Zeit mein Leben. Für Rache würde ich alles geben. Unser Land ist doch meine Meinung dazu, die wird verkannt. Drum werde ich zum wilden Tier. Gib mir aus dem Bild das Rabentier.